geht's, ab geht's. Die Nacht ist noch jung, in der Stadt betrunken. Mach Krach mit den Jungs, bleiben wach, wen wundert. Zack, Flasche gepumpt, mache Kunst, doch wir hängen an der Tankstelle rum. Du kannst bellen, der Hund, doch das Beißen geht schief, Digga. Denn Beef heißt, du beißt auf Granit. Ich war heiß auf das Spiel, hab alleine gesiegt. Und meine Disziplin war, ich scheiß auf MCs. Ich beweise es niemandem, denn ich mach es, weil ich es lieb. Und Profit wollte ich eigentlich nie. Ich bezeichne es als Ghetto-Trend. In einer Welt, wo jeder Haiwan mit nem Mic sich auf einmal für nen Rapper hält. Gib dein Geld, nimm mal mit an, ja du Pisser. Nummer 1, Digga, Prvisan i Splita. Prva runda, ti si ispatina, nuli mina 200. Ibar zato nema šanse, da od truda nema ništa. Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Part, jeder Tag, jede Bar, jeder Satz, K.A., was geht ab? Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Break, jeder Tag, jeder Text, jeder Satz, Südwest, was geht ab? Wer ist im Haus? Haze ist im Haus, gib Applaus. Wer wollte Beef? Heide auf, hinten was raus. Kaugummi kaum, Brille auf, einer rauchen, den iPod auf laut. Scheiß drauf, Mann, ich lauf, ich halte es nicht aus. Ich kann jetzt nicht stehen und die KVV-Wichser übertreiben es sehr. Also aktiv, passiv, scheiß aufs System. Weiter abseits vom Weg, dass die Amjas nichts sehen. Kurze Pause, Bratte, du verstehst, hast dich wieder ist. Wenn es Nacht wird, ist dir alles unterwegs. Drum bete, dass es Tag wird, weil der Staat hier einfach immer ungläubiger wird. Kapiert, Pause, Bratte, du verstehst, hast dich wieder ist. Wenn es Nacht wird, ist dir jeder unterwegs. Nur das Erwachen holt dich raus aus diesem Traum, denn die Wände haben Ohren und die Autos haben Augen. Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Part, jeder Tag, jede Bar, jeder Satz, K.A., was geht ab? Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Break, jeder Tag, jeder Text, jeder Satz, Südwest, was geht ab? Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Part, jeder Tag, jede Bar, jeder Satz, K.A., was geht ab? Ich bin Haze, Gift und kein harmloses Matt. Hart auf den Takt, als Hommage an die Stadt. Ich bin Haze, jeder Break, jeder Tag, jeder Text, jeder Satz, Südwest, was geht ab? Ich bin Haze, Haze, Haze, Haze, Haze.